wenn er nur von Liebe spricht, bin ich so glücklich, dass es sich mit Worten nicht beschreiben lässt. Ach, bitte, komm doch in meine Arme.